Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Ja, dann herzlich willkommen bei Agora Hamburg. Ja. Öffentliche Diskussion zu einem selbstgewählten Thema. Ich bin Nathan, du kannst dich mit Vornamen vorstellen, musst du aber nicht. Das ist gerne, wenn du es schon tust, David, hallo. David, ja, herzlich willkommen, ja. David. Worüber cool. Sprechen wir? Was ist unser Thema? Das ist Straftaten, ob es ein moralisches Mittel ist, die wiederum zu bestrafen. Oder wenn man, wie hast du es formuliert? Ja, sorry, genau, das ist eine der Vorschläge, die ich selber mitgebracht habe. Also ich sollte sie eigentlich wiedergeben. Ja, also die Frage, wie sie gedacht ist, aber wir können uns ja auch Themen suchen sozusagen, ist... Wenn jetzt, keine Ahnung, ich was klaue und dann kriege ich eine Strafe, ist sozusagen der Zweck oder Teil des Zweckes oder der Idee hinter der Strafe moralischer Ausgleich oder Vergeltung. Zu sagen, ich habe was moralisch Falsches getan und jetzt kriege ich das, was ich verdiene, ich kriege eine Strafe auf. Ja. Hast du eine Meinung? Soll ich mit meiner Meinung anfangen? Oder also jetzt mal rein instinktiv würde ich sagen, das kann nicht wirksam sein. Das ist mein erster oder ist ist mein erster Instinkt. Okay, das ist also quasi, das wäre eine schlechte Idee, sozusagen, weil es nicht funktionieren würde. Oder wir müssten erst mal wissen, was die Strafe denn ist. Wenn ich sage, okay, alles klar, jetzt, ich habe eine Bank ausgeraubt und komme dafür ins Gefängnis. Ja, ist ja... Das wäre die Strafe. Plausibel sozusagen, ja. Freiheitsentzug. Ja, genau. Ja. Es geht quasi darum, also, was mich an dieser Frage interessiert oder was mich auf diese Frage gebracht hat, ist sozusagen bestrafen, also... Die Alternative sozusagen oder eine alternative Theorie wäre ja zum Beispiel, das hat überhaupt nichts mit moralischer Vergeltung zu tun, ist davon vollkommen unabhängig, sondern was wir tun ist, wir versuchen nur die Gesellschaft auf eine Art und Weise zu strukturieren, sodass sie funktioniert und, keine Ahnung, Individuen, also wir brauchen Strafen, damit Kriminalität nicht überhand nimmt, damit die Gesellschaft funktioniert. Wenn jede Bank ausgeraubt wird, dann gibt es keine Banken mehr und dann ist niemand das Geld mehr sicher sozusagen. Genau, das heißt, man präventiv weiß jeder, es hat Konsequenzen, eine Bank auszurauben. Genau, sozusagen, also der Zweck, also einerseits ist der individuelle Zweck wäre, wenn jemand wiederholter Bankräuber ist, dann sperrt man ihn ein, damit der das Geld nicht klaut. So, ne, als Prävention für die Zukunft. Ja. Und sozusagen gesellschaftlich natürlich hat es eine abschreckende Wirkung und eine verhaltensregulierende Wirkung, wenn du eine Strafe darauf verhängst. Ja. Und vielleicht siehst du da den Unterschied. Das ist ja eine Theorie, die man so sehen könnte und damit ließen sich recht viel vermutlich schon an Gesetzen und Strafen und so weiter begründen. Und dann wäre halt die interessante Frage, ist das alles, was an Begründung stattfindet? Und dann muss man fragen, jetzt in der Rechtsprechung als Gedanke dahinter oder für uns als Individuen, oder da kann man ja alles Mögliche aufmachen, aber quasi, oder schwingt da halt mit, nee, die Person soll halt bestraft werden. So. Also ist das so ein Moment von, unabhängig davon, sollte die Person bestraft werden, sozusagen. Das allein ist unproduktiv. Ja, genau. Und dann scheinst du sozusagen, ja, schon, es ist unproduktiv, aber wenn du das sozusagen als hartes Kriterium nimmst, dann hast du ja schon sehr stark diese Intuition, dass der Zweck von Strafen funktional ist. Also es geht darum, dass sie in Zukunft das bewirken, also dass die Gesellschaft funktioniert oder sowas. Ja. Das heißt, du hast überhaupt nicht die Intuition beispielsweise, keine Ahnung. Jetzt schreiben wir mal die drastischen Fälle hoch, Mörder oder keine Ahnung, Gewaltiger oder sonst was oder so. Ich glaube, bei so kleineren Sachen würden da viele Leute mitgehen. Ich glaube, bei größeren Sachen ist es sehr häufig bei Leuten so, dass da eben so ein anderes Moment reinkommt. Dass es nicht nur darum geht, was ist funktional sozusagen, sondern um eben die Strafe selber. Dass die Strafe selber für Leute relevant wird. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, bei persönlicher Betroffenheit, ne? Ja. Also wenn du meine Mutter umgebracht hast... Ja. Kann ich die Gefühle verstehen? Ja. Ne? Aber solange ich nicht in der Position... Ja, naja, gut. Ist die Frage, ne, mit wem hat man... Welche Perspektive nimmt man ein? Muss ich als Unbetroffener eine Perspektive einnehmen? Und ja, wir hatten das vorhin. Also das ist ambivalent. Ist, weil natürlich wenn es die Opferperspektive, ich könnte mich selber sehr gut verstehen, ja. Oder ich wüsste nicht, wie ich darüber nachdenken würde, wenn du meine Mutter umgebracht hättest, was ich dir dann an den Hals wünschen würde. Ja. Verstehe, ja. Und, aber jetzt hier sage ich natürlich Selbstjustiz, das geht nicht. Ja, ja, okay, ja, genau. Also, aber es ist quasi, ich meine, es ist ja eine Sache zu sagen, man hat Verständnis für die Reaktion. Und eine andere Sache zu sagen, wenn man über Rechtsprechung und Strafe spricht, was sozusagen der Fall sein sollte und was eine gute Idee ist. Ne? Ich glaube, das, so habe ich dich jetzt auch verstanden. Ja. Du würdest sagen, du hast Verständnis für die emotionale Reaktion. Du weißt auch nicht, ob du vielleicht selber diese emotionale Reaktion hättest, wenn du in der Situation wärst. Aber auf jeden Fall sozusagen, unabhängig, also wenn du gerade nicht in der Situation bist, beurteilt, würdest du sagen, es ist eine schlechte Idee, das zum Grundsatz von Rechtsprechung zu machen. Sozusagen. Oder ja, das ist eine Strafe. Naja, was ist verhältnismäßig da, ne? Und also für mich ist, was bringt der Gesellschaft das jetzt zum Beispiel, wenn es die Todesstrafe gibt? Ja. Nichts. Es bringt mir nichts. Also man kann natürlich sagen, es spart Kosten. Doch. Das ist ein Aspekt, natürlich. Man muss die Miete nicht für die Gefängniszelle... Natürlich, das ist ein Aspekt, ja klar. Stimme ich dir zu. Also ich wollte mich damit nicht für die Todesstrafe aussprechen, aber es gibt einen funktionalen Aspekt davon sozusagen. Selbst wenn du dich für die Todesstrafe jetzt aus, das wäre ja erlaubt hier. Ja, total. Aber also ich wollte nur klar machen, das ist nicht meine Position. Genau, meine auch nicht. Whatever. Ja. So, jetzt hilfst du mir etwas das Gespräch? Ja, klar. Also genau, weil das ist natürlich die interessante Frage. Also ich stelle die ganze Zeit so viele Fragen, weil ich tatsächlich, ich glaube, eine recht ähnliche Position habe, aber ich glaube, es gibt trotzdem interessante Fragen, die sich da stellen. Also zum Beispiel, Ich glaube, in Staaten, in Amerika oder sonst wo, wo es Todesstrafe gibt, also in anderen Staaten vielleicht sowieso noch mehr, ist, glaube ich, die Grundidee meistens nicht, das ist billiger. Sondern die Grundidee ist meistens eben so ein Vergeltungsaspekt, glaube ich. Gibt es ein Recht auf Genugtuung? Genau. Ja, sehr schön. Das ist quasi, ich schreibe das um, die Frage. Das ist im Prinzip die Frage, so, ne, mehr oder weniger. Ja. Weil es ist, genau, das ist quasi die Idee. Es ist quasi, sollte es Teil unserer Rechtsprechung sein und der Entscheidung über Strafen, die wir austeilen, dass Leute irgendwie Genugtuung daraus ziehen dürfen oder nicht? Weil wenn du einen rein funktionalen Aspekt hast, wahrscheinlich nicht. Ne? Wenn du rein, außer es ist für die gesellschaftliche Struktur wichtig, dass Leute Genugtuung erhalten, sozusagen. Also das ist dann quasi um Dreiecken, dass man sagt, unsere Gesellschaft funktioniert nicht, wenn Leute den oder deren Angehörigen schlimme Verbrechen angetan wurden, keine Genugtuung. Das wäre nochmal komplexer. Das ist eine Frage doch vom gesellschaftlichen Konsens auch, ne? Also, letztendlich klar. Je nachdem, wie der, je nachdem, wie der gesellschaftliche Konsens da ist, natürlich glaube ich, in den USA die Menschen sind gewöhnter an die Todesstrafe. Also wird man das sie wohl... Ist auch nicht überall, glaube ich, aber wie auch immer. In vielen Teilen irgendwie, ne? Ich würde davon ausgehen, dass es schwieriger ist, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass ich meinen Frieden schließen kann mit dem Tod einer geliebten Person in den USA, weil die Todesstrafe ja schon vorhanden ist, wie hier. Ja. Also meinst du, es wäre schwer, dort eine Todesstrafe abzuschaffen, weil das halt eine gängige Praxis ist? Habe ich das richtig verstanden? Nee, auf der persönlichen Ebene. Also wenn du in den USA leben würdest und ich hätte deinen Vater umgebracht oder deine Mutter, whatever. Oder deine Freundin, keine Ahnung. und du würdest sehen, dass bei allen anderen Menschen die Konsequenz davon wäre, dass ich die Todesstrafe dafür bekommen hätte. Ja. Hier ist es aber nicht so. Dann wäre so auf einer Gefühlsebene hättest du vielleicht ein besseres Gefühl oder würde dich dahin lenken, dass du für mich die Todesstrafe fordern würdest in den USA, weil es halt gesellschaftlich akzeptiert ist, wie hier. Also aber vielleicht auch relativ flacher Punkt. Ja, es ist kommt auf an, auf welche Art und Weise. Ne? Also ich meine, in gewisser Hinsicht, rachsüchtige Leute hätten das von mir dann wahrscheinlich überall. Ne? Weil es gibt natürlich auch Länder mit härterer Rechtsprechung als die USA, also wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, in Saudi-Arabien, ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler, wird die Hand gehackt, wenn du was klaust oder sonst was, wie auch immer. Oder geh halt ein paar Jahrzehnte zurück, wie auch immer. Ich meine, dann hast du ja auch irgendwo anders eine härtere Rechtsprechung und dann hast du, ich meine, das Potenzial ist immer da. Ich glaube, es scheint eher davon abzuhängen, womit du aufgewachsen bist und was du selbst als angemessene Bestrafung empfindest. Und was da natürlich der interessante Punkt ist, und deswegen halte ich das nicht für flach, sondern für tief, ist halt, bis zu einem gewissen Grad ist das ja wahrscheinlich Sozialisation, was wir als angemessene Strafe wahrnehmen, sozusagen. Ja, oder? Genau. Also, ganz genau. Und deshalb würde ich, also ist es mein Gefühl, dass die Strafen hier eigentlich auch immer noch zu hart sind. Ah, okay. Also, kannst du ausführen, warum? Das ist natürlich die große Frage, aber... Naja, also wenn ich jetzt davon ausgehe, jemand, der eine Bank ausraubt, tut der das aus dem Nichts? Es gibt diesen, ich weiß nicht, wer das, du weißt das, ob das jetzt Platon oder Aristoteles oder sowas, der diese Theorie über Unterschicht, Mittelschicht und Oberschicht aufgestellt hat. Ich will keine Fake News verbreiten, aber irgendwie, die Oberschicht wird korrupt und die Unterschicht wird kriminell, weil die zu große Nöte haben. Aha, ja. Also was bringen in dem Sinne dort Strafen, wenn kein Raum dafür da ist, seine Tat zu überdenken? Natürlich kannst du sagen, du kannst auf einer 8 Quadratmeter Zelle irgendwas überdenken oder so. Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ja, okay. Ja. Ja, komm, mach einen Einwurf. Ja. Also ich habe zwei Sachen. Zum einen, darf ich das erinnern? Bitte. Ja. Zum einen hattest du ja erzählt, also bist du ja davon ausgegangen, es geht um Taten, die moralisch verwerflich sind. Jetzt ist aber die Frage, wo es anfängt, moralisch verwerflich zu werden. Wenn jemand zum Beispiel auf der Straße lebt und er klaut chronisch bei Penny Lebensmittel oder Alkohol, stelle ich schon mal die Frage, ob das überhaupt moralisch verwerflich ist, ob man diese Person dann mit den von uns verwendeten Strafen bestraft oder vielleicht sogar auf einer anderen Seite unterstützt, damit er das nicht mehr tun muss. Das wäre so der eine Punkt, den ich habe. Und der andere, ich weiß einfach, dass viele Leute, die in den Knast kommen, da nicht unbedingt geläutert rauskommen, sondern dass sich die Spirale der Kriminalität da eigentlich auch noch wieder potenziert und weiterführt. Also ich wäre tatsächlich ein Fan von auch Prävention auf jeden Fall mit in Strafensystem irgendwie noch mehr einzubauen. Das waren so zwei Punkte, die... Danke dafür. Darf ich vielleicht kurz abgeben? Du, nein, ich möchte ganz kurz drauf. Das war alles, was er zu sagen hat. Aber es ist tatsächlich das ist eine perfekte Überleitung, weil das war auch genau der Punkt, zu dem ich jetzt übergehen wollte. Weil ich glaube historisch, also nee, das ist kein Glaube, das ist, glaube ich... Ich nehme sie gleich wieder mit. Alles gut. Philosophische Berufskrankheit, Glauben. Offensichtlich haben Strafen historisch den Ursprung einen zentralen Vergeltungsgedanken mit involviert. Also, wenn du dir die Historie der Gesellschaft anschaust, war die meiste Zeit über eine Strafe nicht einfach nur funktional, sondern es gab, also wenn Religion präsenter war und sonst was, ne, wenn es einen festen Moralkodex gab. Man muss sich schuldig fühlen. Ja, und man ist auch schuldig. Man ist ja schuldig. Stimmt, natürlich, ja. Man ist schuldig und man hat eine Strafe verdient. Ja. So, ne, das ist. Aber gibt es einen Unterschied zwischen, was wäre produktiver? Wenn ich vor einem Gericht verklagt werden würde und wissen würde, ich bin schuldig, oder ich würde nach dem Gerichtsprozess wissen, ich bin verantwortlich für eine Tat. Das macht ja auch einen großen Unterschied auf die das Urteil danach, wenn ich Einsicht zeige. Auf jeden Fall. Aber ich meine, bis zum Wissen gerade haben wir das ja als Mechanismus drin. Das wäre auch der Punkt zu Obdachlosigkeit und Kriminalität. Mhm. Ich meine, man kann sich immer darüber streiten, und es ist ein berechtigter Streit, in welchem Ausmaß das der Fall ist, wie sehr entschulden sozusagen die Lebensumstände eigenes Verhalten. Man kann zum Beispiel der Ansicht sein, wenn man sagt, das Leben ist vollkommen determiniert, dann stellen sich da ganz, ganz viele interessante Fragen, wenn es um Vergeltung geht, weil das funktioniert dann nicht mehr. Gar nicht mehr, ne? Wenn du halt sowohl Determinist bist, als auch sagst, Strafen bauen auf Vergeltung auf oder sollen Vergeltung sozusagen üben, das ergibt keinen Sinn, das ist eine inkonsistente Position. So, weil die Leute können nichts dafür, so, das funktioniert dann nicht mehr. Funktionale Argumente funktionieren trotzdem auch. Also, aber das heißt, die eine Frage ist sozusagen, wie sehr entschulden Lebensumstände das eigene Verhalten? Und wenn jetzt jemand andersrum sagt, nee, der hätte das selber managen müssen oder so, dann hat man vielleicht, ist man der Ansicht, dass immer noch eine Strafe angemessen ist oder auch vielleicht eine höhere Strafe oder so. Das heißt, das spielt damit rein, die eigene Ansicht darüber, wie sehr das Leben durch externe Umstände bestimmt ist sozusagen, wie viel Wahl, wie viel Handlungsfreiheit man letztendlich hat. Worauf ich damit hin? Genau, worauf ich hinaus wollte, war eigentlich, warum ich oft über die Geschichte gesprochen habe und wie viel Vergeltung da mitschwingt, ist, weil ich glaube, daraus erklärt sich auch bis zu einem großen Teil die Struktur unseres derzeitigen Justizsystems. So. Ja. Weil ich glaube, das ist eben nicht rein funktional aufgebaut. Also es ist ja auch nicht aufgebaut. Es gab ja keinen. So, die Welt hat ja eine Geschichte, ne? Und es gab Strukturen und dann wird ein bisschen umstrukturiert oder so. Aber der Grundgedanke und so weiter, wie Rechtsprechung funktioniert, was die Mechanismen sind, was in den Gesetzestexten steht und so weiter, ist ja gewachsen. Ja. Und ich glaube, diese Historie spielt da immer noch viel rein, die Art, wie wir über Rechtsprechung nachdenken. Und das kommt einerseits, glaube ich, aus der Geschichte. Ich glaube, das hat einen großen Einfluss, dass es einfach so gewachsen ist. Und andererseits auch aus eben dem emotionalen Empfinden von Menschen. Ich glaube, Menschen haben teilweise schon die Intuition, dass eben Genugtuung oder Vergeltung ein relevanter Aspekt von Rechtsprechung ist. Gerade bei drastischen Verbrechen, sozusagen. Aber das heißt, für mich stellt sich eben auch diese Strukturprobleme, auch beispielsweise dieser Kreislauf oder ist unser Justizsystem und unsere Strafen sind wirklich optimal darauf ausgerichtet, den Gang der Gesellschaft zu gewährleisten, hätte ich die Einschätzung, nein. Also optimal sind sie darauf definitiv nicht ausgelegt. Und das ist vielleicht bis zu einem gewissen Grad einfach nur, weil Politik halt langsam funktioniert oder nicht optimal auf die Welt abgestimmt ist. Aber ich glaube, auch bis zu einem gewissen Grad eben erklärt sich das aus dieser Historie, weil wir eben nicht rein diesen Ansatz haben. Ich glaube, die Leute, die Justiz machen oder wir als Gesellschaft über Rechtsprechung nachdenken, ist eben nicht rein dieses Funktionale, glaube ich. Mhm. Und daraus erklärt sich für mich der Konflikt sozusagen zwischen zum Beispiel, was du siehst, so, das funktioniert nicht oder als Einwurf gebracht wurde, Leute werden nur noch krimineller im Gefängnis. Weil ein Aspekt ist, das ergibt doch keinen Sinn. Und ein anderer Aspekt ist, nee, der hat das aber verdient, im Gefängnis zu sitzen. Ich glaube, das sind so zwei gegenläufige Überlegungen, in manchen Hinsichten zumindest. Verdient haben, oder warte, ich will eine Frage dann stellen. Ja, klar, darauf. Kommt das daher, dass man sagt, er hat es verdient, im Gefängnis zu sitzen, wenn man davon ausgeht, dass alles eine komplett freie Entscheidung ist? Also ist es meine komplett freie Entscheidung, in den Laden zu gehen und zu klauen? Es gibt keinen Kontext mehr, aus dem Taten entstehen. Ja, also ich glaube, diese in dem extremen Grad muss man die Position nicht haben. Also was ich dafür gesagt habe, ist, wenn du ein kompletter Determinist bist, wenn du sagst, dem ist vorherbestimmt, dann ergibt das überhaupt keinen Sinn mehr. Ich glaube aber, davor gibt es natürlich Handlungsspielraum. Also ich glaube, niemand, es ist eine sehr seltene Position, dass man sagt, ich habe zu jedem Zeitpunkt kompletten Handlungsspielraum, weil wir wissen ja viel über Hormone und sonst was und Sozialwissenschaften und wirtschaftliche Zwänge und sonst was. Das heißt, du hast wahrscheinlich nie vollständigen Handlungsspielraum. Aber die Frage ist halt, also du musst ein Fenster an Handlungsspielraum annehmen und dann musst du eben sagen, es gab den Handlungsspielraum, das hier wäre alles akzeptabel gewesen, du hast deine Handlung fällt hier rein, das ist das Problem. Ja. Und dann ist das natürlich in verschiedenen Kontexten breiterer oder weniger breiter Handlungsspielraum. Keine Ahnung, sowas wie Selbstverteidigung beispielsweise ist natürlich ein Fall. Ne? Da darfst du Gewalt ausüben, wenn die Umstände entsprechend sind und du hast zum bestimmten Zweck und in einem bestimmten Maße tust und so weiter. Das heißt, ne, der Kontext setzt quasi den akzeptablen Handlungsspielraum. Nur wenn du aus Vergeltung Strafen verhängen willst, dann musst du halt der Meinung sein, dass die Person okay hätte handeln können. Ne? Ja. So, das ist quasi der Grad. Und das ist, glaube ich, genau dieses zum Beispiel der Obdachlose, der chronisch Alkohol klaut oder so, ist, glaube ich, genau so ein Fall, wo man da eine ernsthafte Diskussion drüber führen kann, ja, ob die Zwänge so stark sind, dass das sozusagen komplett entschuldet sein sollte, sozusagen, in einem Vergleichssinn. Ich möchte die Perspektive verändern. Ja, gerne. Und zwar, wenn es jetzt um Finanzkriminalität geht. Ja. Ne? Wir sind bei armen Leuten, die dazu gezwungen sind, in den Laden zu gehen und so. Ja. Wenn man das jetzt sagen würde, dann würde man, wenn man mit bestimmten PolitikerInnen diskutieren würde, auf jeden Fall ganz klar hören, dass es ja den freien Willen gibt und so weiter und so fort. Ja. Und ich würde auch gar nicht irgendwie da so verbohrt, aber dann nur, man könnte ja auch sagen, ja, okay, in bestimmten Gesellschaften gibt es Menschen, die haben untereinander Konkurrenzen und fühlen sich dazu. Ich versetze mich jetzt mal in eine sehr reiche Person rein, die gerade mal aus Versehen mit 10 Millionen Steuern hinterzogen hat und so weiter und so fort. Ja, aber nur um den Privatjet zu finanzieren, für den sonst die Leute ihn auslachen. Aber das sind ja auch Dinge, die im Kontext zu betrachten sind, für die wir aber irgendwie mehr Empathie oder das Gesetz jedenfalls. Ich glaube gar nicht, dass die breite Masse dafür Empathie hat oder so, aber unser Gesetz ist ja da sehr viel, also rein faktisch einfach, kommt man damit sehr viel mehr durch. Ja, das schon, aber oh, das ist jetzt schwer. Also meine Schätzung wäre erstmal gewesen, dass das eben nicht sich in einem moralischen Urteil, also okay, mehrere Dinge. Also einerseits Gewaltstraftaten sind, glaube ich, immer was anderes als andere Straftaten. Zu sagen. Da gibt es, glaube ich, eine grundsätzliche Unterscheidung. Auch in der Wahrnehmung der Breitenmasse, glaube ich. So, also wenn ich, das ist so, wenn ja. ich körperlich tätig werde, habe ich vielleicht gar nicht in einem, wie viel Leid habe ich verursacht, Sinne oder wie ja. viel schlechter ist die Welt jetzt, aber einfach in einem rein emotionalen oder Eindruckssinne ist das was Schlimmeres sozusagen. Ich gehe los, ich schlage jemanden. So, das ist ein Problem. Ich bringe ja. jemanden um, natürlich so ganz weit oben mit dabei. Es sind die Dinge aber auch, die man sieht und die man nicht sieht. Ich meine, du okay. kannst einen Vater oder eine Mutter haben, die die kloppt dich windelweich. Ja. Oder dann Eltern, die manipulativ sind, die psychischen Druck ausüben und so weiter und so fort. Ja. Aber das führt vielleicht ein bisschen zu weit weg. Das möchte ich auch nicht. Ich meine nur diese das Ding, also wie setzt man denn das in ein Verhältnis? Ob ich dir jetzt ins Gesicht schlage, weil ich komplett schwach mit den Nerven geworden bin, oder ob ich 10 Millionen Steuern hinterziehe und welche Möglichkeiten verbaue ich anderen dadurch? Also wo ist da das Verhältnis? Ja, also da schwingt, glaube ich, für mich zwei Fragen mit. Also eine ist eine ganz grundsätzliche, wenn man eben für Vergeltung als Straftat als Vergeltung ist. Gut, dass wir wieder auf Thema, ne? Danke dir. Weil da ist natürlich eine grundsätzliche Frage, wie verrechnet man das? Ja. Also, weil Auge um Auge, Zahn um Zahn ist ja jetzt nicht unbedingt die Taktik, die man fährt. So. Das heißt, wie wird das umgerechnet? Geldstrafen, Gefängnisstrafen, wie viel ist das wert und so weiter? Das ist quasi eine Frage, die man sich eh einkauft, wenn man sozusagen, wenn man diesen Vergeltungsgedanken drin hat. Ne? Weil dann musst du halt, da musst du sagen, ja, was ist denn angemessen? Wieso sind 5 Jahre Knast die richtige Konsequenz? Oder warum hat er 5 Jahre Knast verdient, aber nicht 6 und nicht 4 oder so? Ne? Aber da wir diese Position beide, glaube ich, nicht haben, nur als, das ist ein Problemfall für jemanden, der sagt, das basiert auf Vergeltung, das muss man beantworten können. Aber die andere Frage wäre sozusagen, also, weswegen ich mir bei dem Fall von den Steuerhinterziehungen nicht ganz sicher bin, ist halt, ich weiß nicht, ob die Wahrnehmung so anders ist, also, sie ist anders in dem Sinne, dass Gewalttaten einfach für mich anders wirken, glaube ich, so. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sich in der fehlenden Verfolgung von Steuerhinterziehung sich wirklich ein Unterschied im grundsätzlich moralischen Urteil ausdrückt oder halt einfach eine Form von, ich sag mal, Korruption oder Vorteil, wenn du halt dir teure Anwälte leisten kannst. Oder so. Also eher so praktische Aspekte. Ich habe den Punkt noch nicht ganz verstanden. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob... Ich meine, du hattest damit begonnen, wir sehen das weniger, also wir verfolgen das weniger als Gesellschaft, wenn jemand Steuern hinterzieht. Ja. Und ich hatte dich so verstanden, dass du daraus ableitest oder das für dich so aussieht, als würde dieses Verbrechen damit als weniger schlimm angesehen werden. Ja, das auf jeden Fall. Und was ich da, also was ich, wenn es nicht um die Unterscheidung Gewalttaten und sonst was geht oder so, das sind da auch interessante Fragen. Was ich erstmal problematisieren wollte, ist, ist die Erklärung, warum das weniger verfolgt wird, wirklich sozusagen dass Leute das als weniger schlimm betrachten oder dass einfach Leute mit drin hängen, Lobbyarbeit betrieben wird, Leute Angst vor teuren Gerichtsprozessen gegen sehr gute Anwälte haben. Also sozusagen praktische Aspekte. Also kein Unterschied im Urteil, wie schlimm das ist, sondern praktische Unterschiede darin, wie verfolgbar das eben ist, wie groß das Interesse der Politik beispielsweise ist, diese Straftaten zu verfolgen, wie nützlich ist das im politischen Kontext und so weiter. Also es ist quasi eher eine Erklärung dafür, warum das weniger verfolgt wird, nicht in der Unterschied im Urteil liegt, sondern in praktischen. Also du meinst da... Du meinst, da ist jetzt zum Beispiel die Institution des Gerichts nicht das Problem, sondern eher die Menschen? Ja, was ich meine ist, ich glaube nicht, dass wir aus dem Umstand, dass es weniger verfolgt werden wird, ableiten können, dass wir das als Gesellschaft weniger schlimm finden. Nicht zwangsläufig. Ja. Weil eben praktische Aspekte beeinflussen, wie sehr etwas verfolgt wird teilweise. Genau, also ja. es ist einfacher, andere sind vielleicht einfacher zu verfolgen. Andere Verbrechen sind einfach aufzuklären, du kaufst dir weniger ein, du hast vielleicht selber keine Verbindung zu Leuten oder doch Verbindung zu Leuten. Ne? So, ja. Also quasi, ich glaube nicht, dass sagen wir, keine Ahnung, Alkoholdiebstahl im kleinen Maße wird so viel verfolgt und Steuererziehung wird so viel verfolgt, im Verhältnis natürlich. Mhm. Für mich ist die Haupterklärung für diesen Unterschied vermutlich nicht, wir finden das hier genau so viel weniger schlimm als das hier, sondern für mich ist die Haupterklärung, die diesen Unterschied erklärt, wahrscheinlich, die hier haben mehr Mittel, damit umzugehen und es ist politisch weniger motiviert sozusagen. Ja, ja. Und in Bezug auf die Grundfrage, das ist ein Sport mit dir. Sorry. Genau, also in Bezug auf die Grundfrage, weswegen ich das sozusagen vorgebracht habe, ist, ich glaube, in Bezug auf die Grundfrage macht das dann vielleicht keinen Unterschied, weil es ist wahrscheinlich funktional zu wenig verfolgt, Steuerhinterziehung, offensichtlich, glaube ich, so. Und es ist in einem Vergeltungssinn sozusagen weniger verfolgt, als sinnvoll wäre für jemanden, der sagt, Vergeltung ist Teil der Strafe. Weißt du? Also es ist quasi, es ist kein Fall, wo diese beiden verschiedenen Perspektiven aufeinandertreffen und zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, sondern es ist ein Fall, wo die Realität zu anderen Ergebnissen führt, als beide Positionen sagen würden. Und das ist ungerecht. Sicherlich, ja. So, und jetzt wollte ich mal kurz ich hoffe, alle, die dabei sind und zuschauen, kriegen das besser geordnet wie ich. Weil ich finde, dass es eine Ungerechtigkeit gibt, sagt etwas erstmal über meinen subjektiven Druck dahinter, Strafen zu reformieren, also das Gesetz irgendwo zu reformieren aus. Also das ein Bedürfnis. Wahrscheinlich hat mich das auch an der Grundfrage erstmal interessiert, überhaupt erst mit dir in einen Austausch zu gehen. Ja, also vielleicht entführe ich dich jetzt auf einen kleinen Abweg, weil das ist für mich ein sehr interessantes Phänomen. Das würde mich interessieren. Du hast gesagt, das ist ungerecht und deswegen muss es angepasst werden. Ne? Ja. Du hast aber auch am Anfang gesagt, du hast ein rein funktionales Bild von Rechtsprechung, oder? Ist das nicht in gewissem Umfang ein Konflikt? Weil halt, oder was ist Ungerechtigkeit und warum muss man durch Ungerechtigkeit Strafe anpassen? Worauf ich hinaus wollte ist, stell dir vor, wir stellen fest, aus rein empirischen Studien, wir gucken das skandinavische System an, schwedisches Gefängnis oder so, und stellen fest, ey Leute, Gefängnisstrafen bewirken generell überhaupt nichts, die machen alle Leute nur krimineller. Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe. Also, wäre die Konsequenz dann? Ja, gut, dann lassen wir es komplett sozusagen. Und wäre das ein Problem oder nicht? Weil wenn quasi was ist Ungerechtigkeit im Kontext? Weil wenn wir feststellen würden, also warum ist Ungerechtigkeit das Problem an Steuerhinterziehung? Ein Problem an Nichtverfolgung von Steuerhinterziehung sozusagen. Ein Problem, was sozusagen im Rahmen dieser Position wäre, wäre natürlich, wir brauchen staatliche Einnahmen durch Steuern und wir müssen dafür sorgen, dass der Staat die Steuern einnimmt und zwar von den Leuten, die besonders viele Steuern zahlen. Das ist quasi der funktionale Grund. Ja. Aber wenn du als anderen Grund nennst, das ist ungerecht, scheinst du eher in der Sphäre unterwegs zu sein, wo sozusagen sowas wie, vielleicht sowas wie Vergeltung, sowas wie Genugtuung oder so etwas eine Rolle spielt. Du hast recht, auf jeden Fall. Ich glaube, und das geht ja eigentlich dann schon wieder. Nee. Das kommt drauf an, aber es ist mir nur aufgefallen sozusagen. Ja. Weil es ist mir nur aufgefallen zu sagen. Oder wichtig wäre an dem Punkt ja nicht zu sagen, wichtig wäre an dem Punkt ja nicht zu sagen, okay, ich bin jetzt nur Advokat der ganz unterprivilegierten Menschen und deshalb mache ich eine Rache-Fantasie. Das ist ein bisschen over the top. Ich will auch nicht, dass die. Ich bin gegen die Todesstrafe. Ich sage nicht, mit 10 Millionen habt ihr so viele Kita-Plätze verhindert. Und diese Kita-Plätze haben dazu geführt, dass ganz viele Kinder sich später aufgrund der fehlenden Erziehung mit Drogen totgekokst haben oder sonst was. Das ist nicht der Punkt. Ja. Oder das wäre dann tatsächlich so eine Vergeltung irgendwie. Ja. Sondern auch für die sollte gelten, dass man nicht sagt, die müssen jetzt in eine Gefängniszelle, sondern es braucht der einzige Zwang, der hinter dem Sinn einer Strafe oder einer Zwangsmaßnahme, ich sage mal eine Zwangsmaßnahme, der dahinter besteht, ist eine Erkenntnis zu erzeugen. Und das dann tatsächlich schon einmal mit einer Art, beziehungsweise die Auseinandersetzung sollte stattfinden. Ich weiß, das ist so ein bisschen was, ich bin weiß Gott kein, also ich möchte jetzt nicht in so chinesische Umerziehungslager oder Gulag oder sonst was Richtungen gehen, auch wenn es so ein bisschen den Touch davon hat, ne? Aber ich glaube, die eine Auseinandersetzung, wie man sich in der Gesellschaft nach diesem Urteil denn anders verhält, sollte schon stattfinden. Ja, ich meine, das ist natürlich ein Rational, eine Erklärung hinter Strafe ist ja eine erzieherische Wirkung sozusagen. Das steht, glaube ich, auch sogar in Deutschland, ist das im Justizsystem verankert, meine ich. Ja. Und das ist natürlich, das funktioniert auch in diesem funktionalen Kontext, ne? Weil es halt genau das ist. So, wir wollen das Verhalten, das zukünftige Verhalten dieser Leute beeinflussen, sodass es in unsere Gesellschaft passt, so wie wir uns das vorstellen. Und das ist auch, das funktioniert für mich vollkommen. Ich würde noch mal nachhaken wollen, also ich will nicht, es geht mir nicht darum, irgendwas Gatsche oder aufzuzeigen, sondern es interessiert mich als Phänomen. Wie steht, also, weil du hattest eine intuitive Reaktion, das ist doch ungerecht sozusagen. Und du hast ja am Anfang aber gesagt, dass du sozusagen eigentlich ein rein funktionales, genau, mich interessiert sozusagen, ist das für dich kompatibel oder war das sozusagen eine spontane Reaktion, hinter der du dann, wenn du drüber nachdenkst, nicht mehr stehst? Oder, also, einfach nur, weil es mich als Phänomen interessiert, weil ich glaube, das ist halt, für mich ist das genau das, was, glaube ich, ganz viel bei Leuten stattfindet, nämlich halt dieses, man hat vielleicht eine intellektuelle Überlegung dazu, wie Strafe funktioniert, aber wir haben auch ein intuitives und emotionales Empfinden, was halt sich häufig, selbst bei Leuten, die kritisch drüber nachdenken, immer wieder einschleicht, sozusagen. Ja. Und das ist für mich gleichzeitig als Erklärung relevant dafür, wie unser Justizsystem aussieht. Und natürlich auch einfach, und dann kann man natürlich die Frage stellen, hat das dann nicht vielleicht auch dann Legitimitätsanspruch sozusagen oder nicht? Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich hab's verstanden. Das ist... Also einfach vielleicht an deinem Beispiel, wenn du jetzt an den Ausspruch zurückdenkst oder was... Ja, was macht das? Also ich habe am Anfang quasi vorgegeben, dass ich mich mit meinen Gefühlen komplett zurückhalten kann. Nein. Ne? Und wir haben gesprochen und gesprochen und gesprochen und dann hat sich gezeigt, dass ich da eben doch etwas hab, wo so ein Vergeltungsgedanke eine Rolle spielt aufgrund von Gefühlen. Ja, also genau, also ich finde, du gehst jetzt härter mit dir ins Gericht, als ich das tun würde. Ja. Ich finde nicht, dass du es am Anfang vorgegeben hast, sondern was du getan hast, ist, du hast im Rahmen einer intellektuellen Überlegung deine Position wiedergegeben. Ja, ja. Und das ist was anderes, als was sozusagen sich einschleicht, ne? Also, keine Ahnung. Ich meine, das passiert ständig, ne? Also, wir haben häufig intellektuelle Ansichten in einem gewissen Kontext und dann, wir sind aber nicht rein intellektuelle Wesen, das heißt, das passiert ständig. Ne? Also, ich wollte nur noch mal sagen, für mich hast du es nicht vorgegeben, Der Punkt von dir genau war ja, eben doch zu zeigen, dass es, ob das eine Berechtigung hat, unser persönliches Empfinden nach nach so Vergeltung oder Genugtuung oder sowas. Ja, genau. Ja. Also das, die Frage hat sich für mich aufgebaut. Also um das klar zu sagen, meine Position ist, dass das trotzdem nicht der Fall ist, aber es ist für mich halt, es zeigt schon zumindest mal, wie stark und allgegenwärtig dieses Phänomen ist und dass man es sozusagen ernst nehmen muss. Ja. Also wenn wir jetzt beispielsweise so morgen das Justizsystem umstrukturieren, müssen wir uns darüber bewusst sein, dass wir diese Intuition haben. Ja. Und dass sie zumindest mal Geltung für sich beanspruchen. Und da muss man halt, als diese Frage müsste man dann stellen, okay, hat das dann auch einen Geltungsanspruch sozusagen? Ja. Deine Anfangsposition wäre ja gewesen, das hat's eben nicht. Also, du hast jetzt im Eifer des Gefechts ein Urteil gefällt sozusagen. Ja. Deswegen wollte ich nachfragen, ob das ob das sozusagen etwas an deiner Anfangsposition irgendeinem Maße ändert, nicht, dass es direkt verfällt oder so. Nein. Genau, sondern sozusagen, es ist etwas, was sich eingeschlichen hat, was du aber, bei Rechtsprechung sollte halt ausreichende Reflexion vorhanden sein. Ja. Und dafür finde ich das Gespräch auch wirklich extrem sinnig. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also jetzt, ne, in Bezug da auf ich weiß nicht. Ja, wie sieht's aus? Haben wir Dinge abgefrühstückt? Sollten wir über was reden? Oder? Nee, ich finde, das ist, mich sehr gut damit. Sehr schön. Das freut mich doch. Ja. Danke fürs Gespräch. Hab mich sehr gefreut. Schön, dass du mich eingelassen hast. Cool. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.